gemacht, schlechte Erfahrungen gemacht. Oder ich sehe mich gerade schon auch noch hinten im Bild. Seht ihr, es geht hier schon mit nicht so richtig mit rechten Dingen zu. Also habt ihr gute Erfahrungen gemacht, habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht? Was haltet ihr grundsätzlich von dieser Gabe, von dieser übersinnlichen Fähigkeit, so es denn eine ist? Oder könnt ihr vielleicht selbst sogar in die Zukunft schauen? Und dann würde ich euch da glatt fragen, wie wird denn 2016? Also, Wahrsager und Hellseher, unser Thema heute Nacht. Ihr könnt euch gerne melden unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Annette und Annette ist 52. Hallo Annette. Hallo Domian. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch, Domian. Bist du eine Wahrsagerin? Nein. Bist du eine Hellseherin? Nein, warst nicht du schon in mal, der Richtung. Warst du schon mal bei solchen Menschen, die das können? Ja, oft. Erzähl. Raus damit. Deswegen hast du mich ja auch angerufen wahrscheinlich. Ja, genau. Jetzt ist aber die Verbindung ein bisschen schlecht. Ich verstehe dich hervorragend. Kann ich jetzt gar nicht. Ja, leg doch einfach mal los, was du so erlebt hast bei einem Wahrsager zum Beispiel. Also ich möchte vorausschicken, dass ich gute und Erfahrungen gemacht habe und möchte da nicht alle über einen Kamm scheren, möchte mich aber gegen diese Hotlines aussprechen. Annette, ich höre gerade, meine Regie sagt, du mögst bitte nah an dein Fenster gehen, dann hören wir dich besser und hörst du uns besser. Okay. Ja, dann ist der Empfang besser. Okay, dann probiere ich. Ja, also ich verstehe dich mal ausnahmsweise ganz gut, sonst ist es immer umgekehrt. Okay. Ja, erzähl weiter. Also es gibt also da diverse Nummern, die man da anrufen kann, wo halt so die Minute ab 1,99 Euro aufwärts kostet. Mhm. Und mit diesen Leitungen habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Welche Erfahrung hast du denn mit diesen Leitungen gemacht? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man da unnötig in der Leitung gehalten wird, um mehr Geld zu verdienen. Beziehungsweise werden einem Dienste angeboten, die Chakren reinigen, Blockaden lösen, wo man dann genötigt wird oder gezwungen ist, nochmals anzurufen. Wie viel Geld hast du denn für solche Lines schon ausgegeben? Also ich bin ganz ehrlich, ich habe auch heute Abend das erste Mal drüber gesprochen. Ich habe über 10.000 Euro investiert. Annette, ja. Das ist ja der Hammer. Ja. 10.000 Euro nur bei solchen Sendungen oder Lines angerufen? Ja. Über die Telefonrechnung wird es abgebucht, so damit. Oder erst bei der Telefonrechnung. Ja. Oder es gibt auch die Anbieter, wo es per Lastschrift geht und dann wird es halt vom Konto abgebucht. Das ist ja unglaublich. Also über welchen Zeitraum hast du dieses Geld ausgegeben? 1,5 Jahre. 10.000 Euro, was kann man da alles mitmachen? Und es war doch wahrscheinlich alles Unfug, oder? Würde ich so nicht sagen. Das ist immer eine Sache, wie du selber interpretierst. Okay. Du kannst in jedem dieser kannst du im Nachhinein was finden, wo du sagst, ja, das hat er mir doch gesagt. Ja, aber, genau. Aber das sind so schwammige Formulierungen, wo jeder irgendwie sagen kann, ja, das hat er mir gesagt. Ja. Gab es denn in dieser Zeit, wo du die 10.000 Euro ausgegeben hast, eine einzige Aussage, die wirklich Hand und Fuß hatte und die dich überzeugt hat? Nein, die gab es nicht. Also ist das ganze Geld verprasst und verbrannt. Es ist verbrannt, muss aber sagen, es hat mir auch über eine schwere Zeit geholfen, weil ich meistens nachts angerufen habe, wenn ich am Zweifeln war. Was ich dann auch sagen muss, ist, wenn ich in einer schlechten Verfassung war, waren auch meine Prognosen schlecht. Wenn ich in einer guten, wenn ich in einer euphorischen Verfassung war, waren meine Prognosen hervorragend. Da müsste ich jetzt schon Millionär sein. Und das ist, denke ich, ist stimmungsabhängig auch, weil ich denke, die am Telefon, die haben einen ja nicht gegenüber sitzen, aber da kommt von, weiß ich nicht, ob man das Energien nennt oder wie man das nennt, kommt was an, den Zustand fangen die auf, in dem man sich befindet. Das hören die an der Stimme, wie du sprichst und so weiter. Wie kam es denn dann, dass du gesagt hast, jetzt ist Schluss mit der Abzocke? Also das ist praktisch, mein Bankkonto hat weiteres verhindert. Ach so. Ja, weil ich bin immer wieder, ich muss mich richtig konzentrieren, dass ich es nicht mehr tue, weil wenn ich mal ein bisschen mehr Geld auf dem Konto habe, dann denke ich wieder, okay, könntest ja nochmal anrufen. Lebst du alleine? Oder jetzt, ich bin allein mit meinem Sohn, ich bin alleinerziehend, ja. Wie alt ist denn der Sohn? Der ist 12. Ach so. Warst du denn auch schon mal bei einem leibhaftigen Wahrsager oder Hellseher? Ja, auch. Wie war denn das da? Also meine allererste Erfahrung war sehr positiv. Das liegt aber Jahre zurück. Ich möchte fast sagen, das liegt 40 Jahre zurück. Das war von Angesicht zu Angesicht. Das war auch ein ziviler Preis. Ich glaube, das waren 20 D-Mark die Stunde. Also das war völlig okay. War ein Kartenbild. Kann ich mich super dran erinnern. Die hat mir das vorausgesagt und hat gesagt, alles, was sie jetzt sagt, tritt innerhalb 3 Jahren ein. Da war eine Operation mit dabei, lauter solche Geschichten. Die hatte ich. Sie hat mir dann gesagt, die geht gut aus. Sie hat nicht gesagt, welches Körperteil es betrifft. Das hat sie alles nicht gesagt. Es ging um eine Operation mit einem guten Ende. Ist auch so passiert. Ja, was noch? Also Operation ist was Konkretes. Das hat sie gesagt. Was hat sie noch gesagt? Dann hat sie mir eine Beziehung vorausgesagt, die auch so eingetreten ist. Gut. Sie hat auch, ich war damals in einer Beziehung, auch genau mir gesagt, was bei mir zu Hause abgeht, als wenn sie bei uns abends im Zimmer mit sitzen würde. Im kleinsten Details hat diese Frau mir gesagt und mir aber nicht empfohlen, mich von diesem Mann zu trennen. Also sie hat keine Ratschläge gegeben. Sie hat nur das Kartenbild, das sie sieht, sie hat nur einmal ausgelegt, interpretiert. Hat sie sonst noch was Besonderes gesagt? Was besonders würde ich jetzt nicht sagen. Einfach solche Dinge wie, ich würde eine Reise machen. Gut, solche Sachen. Fast alle machen mal eine Reise. Ja, genau. Wo man dann sagt, das ist einfach so dahin gesagt. Dann hat sie auch gesagt, ich werde zu Haus und Grundbesitz kommen. Ja, das ist auch nicht eingetreten. Mhm. Aber das sind so Sachen, also wo ich wirklich festmachen kann, ist die Operation mit dem guten Ausgang. Okay. Das ist es. Und diese Partnerschaft und die kommende Partnerschaft. Und meinen Partner hat sie mir beschrieben, ohne dass ich ihn vorher kannte. Und traf das dann zu? Das hat auch zugetroffen. Mhm. Gut, das liegt aber jetzt sehr lange zurück. Ja. Ja. Warst du denn in der letzten Zeit auch mal vis-à-vis bei einem Wahrsager? Ja, war ich auch in diesen anderthalb Jahren. Also das war, ich habe es auch reingeschrieben in meine Mail, es war wie eine Sucht. Ich hab nach Antworten gesucht und habe mir von diesen Menschen Antworten erhofft. Und da habe ich auch persönliche Termine ausgemacht, wo man dann auch locker mit 100, 150 Euro dabei ist für eine Stunde. Und habe mich da hingesetzt. Ich habe verschiedene Kartendecks kennengelernt, wobei ich immer sage, diese normalen Skatkarten, wie können die da drin was sehen? Aber ich bin Laie. Also und da kam auch nichts Gescheites bei rum? Da kam nichts Gescheites bei rum. Annette, aber du bist ja offensichtlich sehr, sehr, sehr oft auf die Nase gefallen, abgesehen von der Geschichte davon vor 40 Jahren oder 30 Jahren. Wieso machst du das immer weiter und immer wieder? Da verstehe ich mich ja auch nicht, weil da muss ich wirklich meinen Verstand nehmen. Wenn ich jetzt wieder, ich wäre ja dann auch von diesen, wenn man dann da mal wo angemeldet ist, wird man ja auch angeschrieben. Ich bin heilfroh, dass die meine E-Mail-Adresse nicht können. Das geht alles per Post. Und jetzt in den letzten Schreiben, die habe ich jetzt auch nicht mal aufgemacht, aber sie haben mir auch schon angekündigt, sie stellen das ein, man soll sich da für den Newsletter anmelden und solche Geschichten. Ich mache es wirklich bewusst nicht, weil ich weiß, ich habe eine Rückfallquote, weil ich einfach... Es ist wie eine Form von Sucht. Ja, würde ich so bezeichnen. Das heißt, letztendlich müsste da zumindest vielleicht mal für eine gewisse Zeit oder für einige Stunden mal ein Profi ran, ein Psychologe, warum du in diese Sucht hineingefallen bist. Damit du da das kapierst und vielleicht dich auch dann dauerhaft davon lösen kannst. Denn es bekommt dir nicht gut. Du hast 10.000 Euro verbrannt, kann man sagen. Ja, ja. Wie sieht es bei dir denn finanziell zu Hause aus? Nicht gut. Ich meine, ich bin alleinerziehend, so. Ich kriege keinen Unterhalt. Das und zu ich habe eine. Ja, ja. Das heißt, du kannst das auch nicht mal so locker aus dem Ärmel schütteln. Nee, ich habe einen Kredit aufgenommen, den ich noch abbezahle. Ich bin jetzt ganz ehrlich, weil ich habe auch noch nie offen über dieses Thema gesprochen. Mensch, Annette, du hast in der Tat einen Kredit extra deshalb aufgenommen. Aber ich musste, weil ich konnte ja diese Lastschriften, ich konnte alles nicht mehr. Es ging nicht anders. Weiß das sonst irgendjemand noch, was du machst? Nein. Das heißt, du erzählst es mir jetzt gerade als Ersten. Ja, deinen Kollegen vorhin habe ich es als erstes erzählt. Ja, okay, das ist klar. Ja, ja. Ja, ja. Insofern bin ich froh, dass du angerufen hast und durchgekommen bist, dass wir darüber reden konnten. Ich rate dir ganz dringend, dass du dir professionelle Hilfe suchst. Okay. Und mein professioneller Psychologe heute Nacht hier heißt auch Jürgen. Der ruft dich jetzt nochmal an und gibt dir ein paar Adressen an die Hand und ein paar Infos, was du tun könntest. Damit, das wäre super. Ja, damit du da rauskommst, damit es dir besser geht und damit du auch einfach dein Geld sparst und das sinnvoll ausgibst. Ja, ja? Das wäre wirklich super, weil ich bin der Meinung, ich bin noch gefährdet. Also wenn ich da im Loch komme oder dann bin ich gefährdet, das Telefon, es ist einfach zu einfach, das Telefon in Hand zu nehmen und da so eine Nummer zu wählen. So, deswegen, da muss man jetzt was unternehmen. Ich biete es dir an, dann bitte ich dich aufzulegen. Der Jürgen ruft dich gleich zurück. Und das hoffentlich können wir dir ein bisschen weiterhelfen. Das ist sehr nett, Domian. Alles Gute, Annette. Ja, ich danke dir für dich auch und schöne Weihnachten. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. So, meine Lieben. Jetzt bin ich mit einem jungen Mann verabredet, mit dem ich voriges Jahr schon mal gesprochen habe. Das ist ein... Ich glaube, es war damals für mich der jüngste Hellseher, mit dem ich zumindest hier schon mal gesprochen habe. Er war 17 Jahre alt und wir haben über das Jahr 2015 gesprochen und wir haben uns verabredet, dass wir uns dieses Jahr, also am Ende 2015, wieder sprechen werden. Hallo Florian! Hallo, hier ist der Florian. Hallo, ich grüße dich. Mensch, Florian, wie schnell das Jahr vergangen ist. Wie schnell das Jahr vergangen ist. Hammer. Gerast, tatsächlich. Und jetzt bist du schon im hohen Alter von 18 Jahren. Ja, jetzt bin ich 18 Jahre alt und bin immer noch Deutschlands jüngster Hellseher. Nicht mehr lange, da kommen wahrscheinlich jetzt irgendwelche Leute. Ja, vielleicht kommt dann irgendwann mein Nachfolger oder Nachfolgerin, wer weiß. Aber du gehst dieser Profession nach wie vor nach. Absolut, ja. Was ich gerne machen würde, ich würde gerne mal kurz was zu der Annette sagen, die gerade mit dir gesprochen hat, bevor wir über mich sprechen. Und dazu würde ich sagen, jeder Mensch hat ja immer die eigene freie Entscheidung. Ja, niemand hat ja die Frau, die gerade angerufen hat, gezwungen, auf so massive Art und Weise zu telefonieren. Also 10.000 Euro in einem so kurzen Zeitraum ist natürlich eine utopische Summe. Ja. Und man darf ja nicht vergessen, es geht ja nicht immer um Wahrsagerei, es geht um Selbstreflexion, es geht um Lebensberatung, um aufgefangen werden von einer neutralen Person, die nicht involviert ist in die aktuelle Situation. Aber wir wollen für den ganzen Schrott keine Werbung machen. Nee, wir machen keine. Nee, es geht ja nicht um Werbung. Und auch nicht gut darstellen. Ich glaube, die nutzen auch Leute aus, die vielleicht wirklich in der Krise sind. Die Annette hat auch gerade gesagt, dass es ihr nicht gut geht. Du hast natürlich recht, entscheidet das für sich selbst. Natürlich, ne? Also man kann es nicht pauschalisieren, das ist klar. Aber ich meine nur, wenn man sagt, okay, man bezeichnet die jetzt als Abzocker. Wenn jemand glücksspielsüchtig ist, dann kann ich auch noch zur Lottozentrale gehen und sagen, ja, ihr seid ein Abzockerverein. Ja, und diese Lines zum Beispiel, die pro Minute abrechnen, letztendlich ist es ja nur eine Abrechnungsmethode, ne? Ob ich jetzt also pro Stunde zahle oder so. Also das wollte ich einfach nur mal dazu sagen. Also eine gewisse Solidarität höre ich daraus bei dir. Nochmal zu dir gefragt, wie arbeitest du denn? Wie machst du das? Also, ich arbeite folgendermaßen, also sie hat ja auch das Thema Lines angesprochen, ich bin auch zum Beispiel auf einer Line tätig, ja, und ich habe aber auch eine private Internetseite und Facebook und so weiter natürlich, ne? Und da gibt es natürlich die Leute, die mich dann darüber kontaktieren, ne? Oder hauptsächlich bei mir eben durch Mundpropaganda, ne? Also wenn ein Klient eben wirklich von mir begeistert ist, ja, dann rät's eben der Freundin, ja, ne, der Florian, der ist ganz gut, ne, probier den doch mal aus. Also so hat sich das bei mir entwickelt. Also ich berate über meine Website, über Privattermine, da läuft's ganz normal per Banküberweisung. oder eben auch über eine kostenpflichtige Nummer. Wie teuer ist denn ein Gespräch bei dir? Was kostet das pro Minute? Pro Minute kostet das 1,99 Euro. Da redet man gern doch schon mal ein paar Minuten länger dann, ne, mit dem Anrufer. Also es ist nicht meine Intention, die Leute unnötig in der Leitung zu halten, weil okay. Wenn ein Klient eine Frage hat und es dauert 3 Minuten, dann dauert es 3 Minuten. Und wenn er 10 Fragen hat, dann dauert es eben etwas länger und dann ist es seine Entscheidung. Ja. Er kann da jederzeit auflegen. Lebst du mittlerweile davon? Ich lebe schon immer, also was heißt schon immer, aber ich habe auch schon letztes Jahr davon gelebt. Ja. Das hatte ich nicht mehr so genau in Erinnerung, Florian. Mhm. In einem Jahr ist viel geschehen, da hat man nicht alles so genau das im Kopf. Stimmt, so. Viel passiert. Aber wir haben ja Folgendes verabredet. Wir haben voriges Jahr gesagt, wir nehmen das ja natürlich auch alles auf, was hier passiert. Und du hast Aussagen über 2015 über mich gemacht und hab dir dann gesagt, wir treffen uns in dem Jahr wieder und gucken mal, was davon zutreffend war, was eingetreten ist oder was eben nicht eingetreten ist. Genau. So, und das machen wir jetzt mal. Okay, damals habe ich das hier gefragt. Wie siehst du mein Jahr 2015? Kannst du dazu was sagen? Ich sehe bei dir, deine Sonne wird es weiterhin geben, ist gar keine Frage. Ich sehe bei dir aber im beruflichen Erfolg, sehe ich wirklich noch eine Fernsehsache, also mehrere Fernsehgeschichten auf dich zukommen. Ich sehe aber, dass auch noch was aus den Medien aus dem Ausland auf dich zukommt. Oh, Hollywood. Ja. Hollywood kommt nicht, ne? Aber ich sehe auf jeden Fall in Europa, das kann ich ganz klar sehen. Und ich sehe Osteuropa. Was ich außerdem dir noch sagen kann, du wirst 2015 sehr, sehr interessante Bekanntschaften machen. Mhm. Auch was in dem Bereich Medien und so weiter zu tun hat. Und es werden sich für dich neue Chancen, neue Perspektiven öffnen. Ja, Florian. Du bist jetzt wieder dran, ja? ist so halb, ne? So ein paar Sachen haben zugetroffen. Und das der Rest war dann Niete. Ja, wenn man es so bezeichnen mag. So kann man es bezeichnen. Oder es sind halt immer solche Formulierungen, die so schwammig sind, was ich gerade auch schon gesagt habe, die irgendwie, ja klar, die können zutreffen, die müssen aber auch nicht zutreffen. Oder die passen. Findest du das als schwammig, ja? Ja, manche Sachen, nicht alles. Nicht okay. Alles. Ja. Mhm. Nein, wir dürfen da nicht vergessen, 2015 ist ja noch nicht ganz vorbei. Ah, das ist natürlich sehr geschickt. Das nee, ist ganz geschickt. Das ist ja die Wahrheit. Da kann natürlich jetzt auch ganz viel passieren in den nächsten anderthalb Wochen, 2 Wochen. Ja. Du, manchmal kann sich von einem auf den anderen Tag alles ändern. Gucken wir mal, was du sonst noch so vorhergesagt hast. Genau. Mir fällt gerade der, früher nannten wir ihn Grand Prix ein, wo Frau Wurst dieses Jahr gewonnen hat, du weißt. Mhm. Das fragen wir jetzt. Welches Land wird nächstes Jahr gewinnen? Also was ich ganz klar sehen kann, es wird ein Land sein, was noch nie diesen Grand Prix gewonnen hat. Auf gar keinen Fall Deutschland. Es ist so, ich sehe Bilder und ich sehe die Flagge. Ich sehe was Grünes, ich sehe was Grünes und was Rotes. Mhm. Was Grünes und was Rotes. Mhm. Daneben, Florian. Ja, das war der rote Buzzer, ne? Voll daneben. Ja, das stimmt. Ne? Aber Blau und Gelb, die... ja, das ist richtig, hab's gesehen. Ja. Fahne aber von Schweden. Man muss ja natürlich dazu sagen, gerade ich als Deutschlands jüngster Hellseher, da ist natürlich auch legitim, dass ich dazu lerne. Und das, was wir dort gemacht haben, war natürlich auch ein Missbrauch, ne, meiner spirituellen Fähigkeit. Warum? Das ist doch ganz legitim, ein Hellseher das zu fragen. Und pass auf, da wurde ich tatsächlich von anderen spirituellen Menschen, also die auch spirituell arbeiten wie ich, tatsächlich kritisiert auch für. Warum? Ne? Verstehe ich nicht. Ja, weil es ein Missbrauch ist. Also ich erkläre dir das mal. Es war genauso wie mit den Lottozahlen. Ne? Lottozahlen kann ich jetzt gar nicht sehen, weil Zahlen kann ich nicht sehen. Und ne? Würde ich Lotto spielen, aber auch das wäre natürlich wieder ein Missbrauch. Ist ja so, bei diesem Grand Prix gibt es ja zum Beispiel offizielle Wetten, die abgeschlossen werden, mhm, ne? Bei denen sich Menschen ganz gezielt bereichern können. Mhm. Und solchen Missbrauch lässt die geistige Welt natürlich nicht zu. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, die geistige Welt lässt sie nicht missbrauchen für Tests und so weiter. Aber das ist ja wirklich die ultimative Ausrede, die geistige Welt lässt sich nicht für Tests missbrauchen. Nein, war ja ein das ganz heißt, gezielter Test von dir. Ja, das heißt, du kannst nie etwas wirklich definitiv sagen, weil du sagst, ich darf das nicht sagen, weil es ein Missbrauch wäre. Doch, kann ich. Aber wo soll ich diesen Bezug zum Eurovision Song Contest hernehmen? Ich schaue ja in die Seele von Menschen, weißt du? Ich schaue in den Lebensweg von Menschen und... Okay, aber du hast dich ja darauf eingelassen. Richtig. ich habe mich darauf eingelassen und ich stelle mich jetzt auf der ganzen Sache auch ganz bewusst. Ne? Und wenn ich in den Lebensweg von Menschen schaue, das sind einfach entscheidende Dinge. Ne? Mhm. Gut, wir haben noch was vorbereitet. Das schauen wir uns jetzt und hören wir uns auch an. Bin sehr gespannt. Was wird das Jahr 2015 in Sachen Liebe mir bringen? Gut, dann konzentrierst du dich bitte wieder nur auf dich, auf das Thema Liebe bei dir und ich schaue, was ich sehen kann. Okay, okay. Ich sehe bei dir Stillstand, ich sehe keine großartigen Veränderungen, ich sehe keine Hochzeit im Haus liegen. Ist das für dich? Keine Hochzeit. Mann, oh Mann. Ja. Ja, also da hast du recht gehabt, Florian, keine Hochzeit. Oh. Aber vielleicht ist ja auch cool, ich weiß nicht, ja, wie siehst du es. Aber du hast völlig fehlgeschlagen mit der Vorhersage. Stillstand gab es keinesfalls. Und hier hast du dich ja nur auf eine Person eingelassen und nicht auf den Grand Prix oder irgendetwas anderes. Richtig. Also keine Hochzeit ist auch so eine Aussage, die kann man natürlich machen irgendwie. Wenn man in meinem Alter noch nicht verheiratet ist, ist es und noch nicht verheiratet war, ist es wahrscheinlich auch relativ wahrscheinlich, dass man nicht heiratet. Es kann, hätte ich auch vielleicht jemand anderem auch vorhersagen können. Ja gut, aber ja, das kann man jetzt so sehen, aber es gibt eben auch Menschen, die sehen es anders, ne? Ja. Aber du hast noch was gesagt, das haben wir jetzt gerade hier nicht in der Aufzeichnung, du hast gesagt, Ende Oktober 2015 wird noch ein Familiengeheimnis sich mir eröffnen und ich werde sehr erstaunt darüber sein. Mhm. Da muss ich dich nun leider auch enttäuschen. Musst du mich enttäuschen? Leider nicht. Ja, bitte? Leider hat sich da nichts aufgetan. Was heißt leider? Es gibt kein Familiengeheimnis. Sagst du. Ja, sag ich. Ich hätte es ja erfahren jetzt, müssen. Also pass auf, falls du jetzt wirklich die Wahrheit sagen solltest. Ja, ich schwöre es. Ja, und das wirklich noch nicht passiert ist, dann ist es ja so, das Universum, ja, kennt keine Zeit. Wir Menschen, wir haben, nein, pass auf, wirklich, wir Menschen, wir haben die Zeit einfach erfunden und ohne uns Menschen gäbe es keine Uhr, gäbe es keinen Kalender. Wir Menschen haben ja auch festgelegt, dass der Tag 24 Stunden hat, ja. Aber ich kann dir garantieren, das wird auf jeden Fall ans Licht kommen, denn das Endergebnis steht. Zeiten, das wird dir jeder Hellseher und jeder Kartenleger dieser Welt bestätigen, ja, Zeiten sind immer Tendenzen. Du redest wirklich perfekt wie so ein Entschuldige, das meine ich jetzt nicht böse, ich bin so ein Schaumschläger. Wer ein Schaumschläger? Was das denn? Nein, das ist jemand, der sich wirklich immer ganz geschickt irgendwie rausredet und wenn alle Stricke reißen, dann ist das Universum, das sowieso niemand anders versteht, sondern nur du. Ja, aber da bin ich ja angebunden, weißt du, und deswegen kann ich dir das so präzise erklären. Ja, aber es kann ja auch alles Spinnerei sein. Es kann auch alles Humbug sein. Man muss es ja glauben. Man muss ja einfach glauben. Dass nee, du musst gar nicht. Doch, du musst ich muss. Nicht. Nee, sonst, nein, du musst nicht. Nee, sonst das kann dich keiner. Nein, sonst kann ich ja gar nicht mit dir reden. Entweder nehme ich dich ernst und sage, okay, der Bursche hat irgendwelche Fähigkeiten, die wir nicht so kapieren. Und dann kann man sich unterhalten. Oder ich sage einfach, der spinnt, der ist ein guter Verkäufer, ein guter Entertainer irgendwie auch, ein guter Menschenbeobachter, aber das war es dann auch. Ja. Okay, aber ich meine, es ist dein Ding und du hast völlig recht, die Leute kommen freiwillig zu dir, jeder weiß Bescheid. Und das ist ja auch so, weißt du, wenn das nicht stimmen würde, wenn das wirklich alles Quatsch wäre, ja, dann würden die Leute ja nicht immer wieder zu mir kommen, ja. Das, ich bekomme jeden Tag dieses eingetroffen. Kann man nicht, ja. Das kann ja kein Zufall sein, weißt du. Was meinst du, wie viele Leute immer wieder irgendwo hinlaufen? Ja, aber dann wäre ich ja nicht so lange auf dem Markt, verstehst du? Mein lieber Florian, ich hätte gerne noch von dir eine Prognose für das Jahr 2016, die du vielleicht sagen könntest. Mhm. Auch ein Punkt, den ich dir gerne beantworten kann. Eine Sache möchte ich noch vorwegnehmen zu dem Familiengeheimnis, ne? Was ich ja gesagt habe. Falls es jetzt 2016 kommt, was du ja nicht glaubst, aber ich bin da ganz, ganz stark von überzeugt, das wird kommen, das wirst du sehen. Und wir hören uns hier nicht mehr, weil ich es nicht in die Sendung schaffe oder was auch immer. Google meinen Namen, Hellseher Florian. Nee, komm, keine Werbung. Aber ich verspreche dir, wenn da wirklich irgendwas Spektakuläres... Kontaktierst du mich? Ruf ich dich an! Okay. Ich verspreche es dir und dann werden wir hier in der Sendung nochmal miteinander reden, okay? Machen wir eine Special-Aufgabe. Absolut. Absolut. Okay. So, aber jetzt die Vorhersage, wenn du das möchtest und kannst, allgemein für das Jahr 2016. Wenn du dir das wünschst. als mein kleines Weihnachtsgeschenk an dich mache ich das gerne. Dann konzentrierst du dich mal auf deine Frage. Ja, oder hast du eine präzise Frage oder soll ich einfach mal schauen? Ich möchte es gar nicht auf meine Person beziehen, sondern so, auf, okay. auf die gesamte, auf die Gesellschaft, auf die Welt. Wenn also du, zum Beispiel, ich habe ja auch gesagt, Angela Merkel war ja die Frage, ob die weiterhin Bundeskanzlerin ist. Ja. Ist die ja, ne? ja. Ich habe auch gesagt, dass es da viele Menschen geben wird, die sehr, sehr stark und massiv gegen sie vorgehen. Ist ja, ja auch der Fall. Ja? Ja. Thema Flüchtlingspolitik. Und ich schaue mir das mal an. Konzentriere dich bitte einfach mal ganz, ja. ganz neutral aufs Thema 2016. Ja. Ich schaue hier mal rein. Mhm. Spannung. Noch mehr Spannung. Hallo? Jetzt reinbekomme, ja, ist auch wieder eine Botschaft bezüglich Politik, ja, also Angela Merkel bleibt weiter 2016, das sieht man. Mhm. Und ich muss sagen, also 2016, diese gesamte Situation, ja, die wir jetzt hier in Deutschland haben, Thema Flüchtlingspolitik und so weiter, das wird sich ja auf ganz, ganz massive Art und Weise zuspitzen. Ja, und es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ja, wenn jetzt hier nochmal wirklich eine Art Krieg, ja, ich will das nicht mit dem Weltkrieg vergleichen, aber eine Art Krieg der Menschheit, ja, die sich selbst ausrottet, dass wir das alle nicht mehr miterleben werden, da bin ich anderer Meinung, also so wie ich das sehe, das ist näher, als wir uns das alle ja, erträumen. Ja? Also das wird 2016 noch also ganz, ganz massiv ausmaßen. Also schon in Richtung eines Krieges? Ja, also die Frage ist, was definiert man als Krieg? Ich würde es nicht mit einem Weltkrieg vergleichen, aber es ist schon ein Krieg der Menschheit. Ne? Wo dieser Krieg jetzt herkommt oder wer der Initiator des Ganzen ist, ja, da möchte ich jetzt nichts zu sagen. Also keine können wir uns alle denken, ja, aber ich möchte mich mit, also ich möchte da jetzt hier diesen Namen auch gar nicht nennen, diese Organisation, weil ich dafür nicht Werbung oder ähnliches machen will. Aber das also geht schon in die Richtung. Keine, ja? also keine gute Prognose. Keine gute Prognose. Also ich sehe 2016 kritisch. Nicht gut. Man merkt es ja auch, die Menschen haben alle Angst, ja. Florian. Und diese Angst wird sich bestätigen. Ich habe mich gefreut, nochmal mit ich dir gesprochen zu haben. Und Dom, wer weiß, wer weiß, wenn das Familiengeheimnis aufbricht, dann sprechen wir nochmal, wir beiden. Ich warte auf deinen Anruf. Also Gute. Alles Gute und guten Rutsch in 2 Jahren. Tschüss. Es gibt übrigens eine Gesellschaft, das ist mir gerade der Name entfallen, ich habe das vor ein paar Tagen gelesen, eine Gesellschaft, eine wissenschaftliche Gesellschaft, die Vorhersagen von berühmten oder auch weniger berühmten Wahrsagern jedes Jahr, wenn das Jahr vorbei ist, dann untersucht und kritisch untersucht. Und es ging über die Presseagenturen vor ein paar Tagen, dass nicht ein einziges großes Ereignis wirklich vorhergesagt wurde. Also weder der Germanwings-Absturz, noch der Terroranschlag in Paris, noch der Flüchtlingsstrom als solches. Dafür wurde immer wieder gerne vorhergesagt, dass die Welt untergeht oder auch in einem bestimmten Zeitraum oder dass ein anderer Himmelskörper mit der Erde zusammenprallt zwischen, ich meine mich zu erinnern, zwischen dem 1. und 10. November zum Beispiel. Also, es ist alles nebulös. Wir unterhalten uns weiter über Wahrsager und Hellseher und bin jetzt verbunden mit der Diana. Diana ist 58. Guten Morgen, Diana. Ja, hallo Domian. Du hast zu dem Thema angerufen. Warum? Ich habe angerufen, weil es mir manchmal leid tut, wie die Wahrsagerin oder Kartenlegerin so abgekanzelt werden. Oh je, und das mache ich dann auch noch. Ja, ich habe selber positive Erfahrungen gemacht. Und das darüber würde ich gerne mal berichten. Sehr gerne, erzähl. Ich habe 1983 eine Wahrsagerin oder vielmehr eine Kartenlegerin aufgesucht. Ich habe damals noch im Rheinland gelebt. Und weil ich wissen wollte, wie es mit meiner Partnerschaft weitergeht. Ich war verheiratet, hatte einen 16 Jahre älteren Mann und 3 Kinder und war sehr, sehr unglücklich in dieser Ehe. Mhm. Ich bin dann zu einer Kartenlegerin nach Neuwied gegangen und wollte, wie gesagt, darüber Auskunft haben. Und da ist sie zunächst überhaupt nicht drauf eingegangen, sondern hat gleich gesagt, was sie sieht. nämlich, dass es mir nicht gut geht, dass ich in meinem Körper ein Entzündungsherd habe und dass ich auf dem schnellsten Wege, also kurzfristig zum Arzt gehen sollte, eventuell sogar zu mehreren, weil sie nicht genau sehen kann, wo das ist. Aber wenn ich das ignoriere und nicht tue, dass die Gefahr besteht, dass ich innerhalb kürzester Zeit mein Leben verliere. Oh. Das hat mich sehr geschockt. Ja, das hätte mich auch geschockt. Wir sind auf das eigentliche Thema, was ich wissen wollte, auch dann gar nicht mehr groß eingegangen. Ich war mehr oder weniger fertig. Mhm. Bin dann gegangen, habe dann überlegt, was kann es sein. Mir ist dann auch aufgefallen, ich hatte im November, also 3-4 Monate vorher, eine Unterleibs-OP, eine Ausschabung, und es ging mir danach nicht gut. Das heißt, schlapp, müde, antriebslos, Konzentrationsschwäche, stand also völlig neben mir. Mhm. Habe ich gedacht, naja, da fange ich dann mal an. Dann bin ich zu einem anderen Gynäkologen gegangen und der hat mich untersucht und hat dann gesagt, geben Sie mir mal Ihren Finger, und hat den Finger dahin geführt, wo diese Stelle war, nämlich in der Nähe vom Schambereich, im gesunden Fleisch sitzend, von außen nicht sehend, man konnte es nur fühlen, wenn man wirklich reindrückte, und das war etwas größer wie eine Haselnuss, ein ganz harter Bollen da drin. Mhm. Mhm. Und da hat er gesagt, es sieht nicht gut aus, jetzt fahren Sie heim, packen Sie Ihre Sachen, kommen Sie in die Klinik und morgen früh werden Sie operiert. Mhm. Und das hat er, die OP hat er selber durchgeführt und hat mir dann nach dem Eingriff gesagt, also es war sehr knapp. Es ist eine Drüse, die sich verhärtet hat, es war Eiter drin, und diese Kapsel hat schon angefangen, ins gesunde Fleisch überzugehen. Die Kartenlegerin, das heißt, hatte ja was von einer Entzündung erzählt, ne, gesagt. Ja, ja, also wie gesagt, sie konnte mir nicht genau sagen, was es ist und wo es sitzt, aber sie hat gesehen, die Gefahr, und die hat sie mir vermittelt. Mhm. Wenn sie das nicht getan hätte, dann wäre ich nicht zum Arzt gegangen, weil ich hatte keine Schmerzen, ich hatte keinen Druckschmerz, ich habe nichts sehen können, auch beim Duschen nicht. Mhm. Wenn das nicht operiert worden wäre, was wäre dann passiert? Ja, er hat ja gesagt, es war knapp. Der Eiter wäre in den Körper übergegangen und es wäre zu einer Blutvergiftung gekommen. Das heißt, in diesem Fall kann man sagen, dass dir diese Kartenlegerin das Leben gerettet hat. Ja, absolut. Das ist natürlich beeindruckend. Ich bin dann anschließend auch nochmal bei ihr gewesen und habe mich bei ihr bedankt. Mhm. Und wir sind dann auch zu dem anderen Thema gekommen. Wie gesagt, das war 1983. Mhm. Und sie hat mir dann auch gesagt, dass es zu einer Scheidung kommt. Das ist aber nicht gleich, es wird noch dauern. Also ein paar Jahre wird es sich noch hinziehen. Aber es wird dazu kommen. Es wird sich mehr oder mehr verschlechtern. Und okay, ja. da kann man auch wieder sagen, das kann man irgendwie so einfach spekulieren. Es ist tatsächlich aber so gewesen. Ja, okay, das kann ja sein. Aber das mit 1989 ist dann die Scheidung gewesen. Mhm. Okay, aber das erste beeindruckt mich mehr mit der Erkrankung. Weil das kann sie ja nicht gesehen haben. Das heißt, also nicht mit Augen gesehen haben oder nicht durch psychologische Kombinationen irgendwie hinbekommen haben. Nee. Das finde ich auch beeindruckend, das muss ich sagen. Ja. Und dann war ich nochmal gewesen, nach meiner Scheidung bin ich dann auch umgezogen in den Süden Deutschland und war dann nochmal bei einer, weil ich mich 1993 selbstständig machen wollte. Bevor du das erzählst, noch eine Nachfrage zu der Frau, die dir die Krankheit gesagt hat. Was hat die genommen für eine solche Sitzung? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich meine, es waren 50 D-Mark damals gewesen. Okay, so, jetzt gehen wir in den Süden Deutschlands. Da wolltest du gerade was erzählen. Ja, ich wollte mich selbstständig machen und bin dann nach meinen Erfahrungen, die ich vorher gemacht habe, habe ich gedacht, also den Weg gehst du jetzt nochmal. Mhm. Und die Kartenlegerin, die hat mir damals gesagt, lassen Sie die Finger von der Selbstständigkeit, machen Sie es nicht, das geht nicht gut, Sie werden nicht glücklich damit. Mhm. Und? Ich habe das ignoriert. Ich habe mich trotzdem selbstständig gemacht, habe das allerdings auch im Hinterkopf immer noch mal gehabt. Ich war mir nicht sicher, aber meine Lebenssituation damals war so, dass ich eigentlich, das Ganze ist schon zu weit fortgeschritten gewesen. Ich hätte den Rückzieher auch gar nicht mehr machen können. Du könntest, der geschickt beobachtende Psychologe könnte jetzt sagen, okay, das ist jetzt eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, die du dir selbst oktroyiert hast, dass du nicht mehr mit so einem Elan dabei warst, weil du diese Prophezeiung bekommen hast von der Frau und dadurch bist du dann wirklich gescheitert. Mhm. Der Einwand von dir ist schon richtig, aber das, was sich dann ereignet hat, das konnte sie nicht sehen. Ich war nämlich in einer, oder vielmehr, das sind Dinge gewesen, die dazu geführt haben, die hat sie mir damals noch nicht gesagt oder waren damals noch nicht spruchreif. Ich wollte nämlich nach meiner Scheidung, habe ich jemanden kennengelernt und ich wollte mit ihm diese Firma zusammen aufmachen. Nur als ich die Verträge unterschrieben habe und auch mein Existenzgründungsdarlehen bei der Bank beantragt hatte, hatte er sich verabschiedet. Das heißt, ich stand alleine da. Ich musste das alleine durchziehen. 3 Kinder, geschieden, alleinerziehend. Die Firma im Aufbau, in der Existenzgründung, das hat 3 Jahre gehalten. Und dann musste ich aufgeben. Ich habe es psychisch, körperlich nicht mehr geschafft. Hast du mit großem Verlust aufgegeben, finanziellen Verlust? Ja. Ja. Ich habe. Hast du dich davon wieder erholen können? Gut 10 Jahre habe ich an meinen Schulden gearbeitet und hab aber alles geschafft. Gehst du heute auch noch ab und an zu einem Wahrsager, einem Hellseher? Ab und zu mal, aber in größeren Zeitabständen. Mhm. Aber das sind dann nicht mehr so gravierende Dinge, sondern das sind mehr oder weniger belanglosere Sachen. Ja. Ich habe dann später nochmal geheiratet, genau gesagt vor 10 Jahren. Da war ich gewesen. Also ich höre daraus, wie du es erzählst, dass du das durchaus ernst nimmst, was man ja auch verstehen kann mit deiner Erfahrung, die du gemacht hast, und dass das für dich nicht alles Humbug ist. Dazu möchte ich auch sagen, ich finde das auch nicht alles Humbug. Ich glaube, das habe ich auch schon mehrfach hier in der Sendung gesagt, dass es ganz wenige Menschen gibt, die eine solche Gabe haben. Ganz wenige. Aber das ist ganz, ganz viele Scharlatanerie, ganz viel Scharlatanerie in diesem ganzen großen Bereich gibt. Ja. Du bist offensichtlich an jemanden gestoßen, der es zumindest damals die Frau sehr gut mit dir gemeint hat und dir das Leben gerettet hat. Mhm. Diana, ich danke für deinen Anruf und dass du uns das erzählt hast. Gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich dir auch. Tschüss, ciao. Gute Nacht. 0800 220 5050, falls ihr gerade zufällig rumzappt hier durch die Nacht im Radio, im Fernsehen. Wir unterhalten uns über Wahrsager und Hellseher und ich möchte gerne mit euch darüber genau sprechen. Habt ihr Erfahrungen gemacht? Seid ihr vielleicht selbst Wahrsager, Hellseher? Oder wie denkt ihr grundsätzlich darüber? Ich habe gerade gesagt, dass ich das im Großen und Ganzen für Scharlatanerie halte, aber dass ich glaube, dass es ein paar wenige Menschen gibt, die das können und das seriös machen. Denkt ihr das auch so oder glaubt ihr, dass das alles Quatsch ist? 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist die Sibylle. Sibylle ist 62. Guten Morgen, Sibylle. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sibylle. Warum rufst du zu dem Thema an? Ja, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Du hast schlechte. Aha, erzähl. Genau. Ich war vor ungefähr 15 Jahren. Vorher muss ich sagen, hier gab es in unserem Gebiet eine, die hieß Buchela, eine Wahrsagerin. Ja. Über die hat man so viel Tolles gehört. Ja, der Name ist bekannt. Ne? Mhm. Und ich hatte ein Chaosverhältnis. Und da habe ich total drunter gelitten. Ich war alleinerziehend und habe in der Zeitung etwas von einer Wahrsagerin gehört, die mit Stars und so weiter, also über Funk und Fernsehen bekannt. Mhm. Und da habe ich da angerufen, habe einen Termin gemacht und bin da mit einer Freundin hingefahren. Und Ja, dann kam ich da in die Wohnung rein, die Freundin musste draußen warten. Bei dieser bekannten Wahrsagerin? Genau, ja, bei der, ne? Bei der. Lebt Funk und Fernsehen, ne? Lebt die eigentlich noch? Die ja. Ich jetzt meine, die Buchhöhler ist tot. Ach so, du warst bei einer anderen, jetzt verstehe ich. Genau. Okay, alles klar. Die Buchhöhler war leider tot, ich war bei einer anderen. Ja. Und dann war ich da in ihrer Stube und dann hat sie mir Karten gelegt und sagte als erstes, sie waren ein sehr geliebtes Kind. Mhm. Und ich sage, ich? Wir sind verprügelt worden. Ne? Meine Mutter war Egoman. Mhm. Sagte, ja, das haben sie nicht gemerkt. Und dann sagte sie als nächstes so, sie waren eine sehr gute Schülerin. Ich sage, ich war immer die Letzte, die allerletzte in der Klasse. Ne? Ich war die Schlechteste. Immer voll daneben getroffen. Voll daneben. Ja. Und da sagte sie, ja, aber nicht in jedem Fach. Ja, das stimmte. In Sport und Zeichnen war ich gut. Mhm. Und dann musste ich Fotos mitbringen, habe ich auch. Unter anderem auch von meinem Chaosverhältnis. Und da hat sie aber schon vorher gesagt, ne, wie schlimm das ist. Und dann Freundinnen und so. Und dann sagte sie nachher, praktisch in ihren Worten das Gleiche. Dieser Mann ist nicht ehrlich mit Ihnen. Mhm. Das hat keinen Zweck. Und ich sage, werde ich denn noch mal einen Mann kennenlernen? Sagt sie, ja, das werden Sie. Und ich sage, und wie ist der so? Sagt sie, das ist ein ganz guter Mann. Mhm. So, auch das stimmte nicht, ne, mit diesem Chaosverhältnis. Das geht jetzt 23 Jahre. Das Chaos ist zwar längst beendet, das ist jetzt eine Freundschaft, aber ich habe nie wieder einen anderen Mann kennengelernt. Mhm. So. Und was sie über meine Kinder gesagt hat, das stimmte im Grunde auch nicht. In welchem Jahr warst du bei dieser Frau? Also so vor 15, 16 Jahren. Ja, okay. Da, D-Mark gab es damals noch. Ja, okay. So, ne? So. Also da hat nichts gestimmt. Und was der junge Mann gesagt hat, da habe ich applaudiert, als du Schaumschläger sagtest. Ach so, als ich das gerade gesagt habe. Ja, ja. Na, also, Bist du denn, Sibylle, so skeptisch, dass du grundsätzlich sagst, alles Quatsch? Bei allen? Ja, ich war zum Beispiel, ich war ein solcher Atheist, dass ich also wirklich, ich habe Arschloch da hochgesagt beispielsweise, ne? So sehr habe ich nicht an Gott geglaubt. Und dann gab es mal einen Knacks. Da habe ich gedacht, der hat mit mir gesprochen. Das war ganz furchtbar. Also eigentlich glaube ich nicht, dass ich so grundsätzlich nichts glaube, aber durch so Erfahrungen, ne? Mhm. Wobei ich ja immer wieder im Laufe der Jahre hier auch Gesprächspartner hatte, ich glaube, es waren vorwiegend Frauen, die ich extrem beeindruckend fand, die solche Gaben hatten. Die nahmen aber auch alle kein Geld dafür. Ja, die hat aber schon Geld genommen. Ja, genau. Das macht mich auch schon gleich immer skeptisch. Das waren tief spirituelle Frauen, die mir das erzählten, dass sie das und das können und aber da überhaupt nicht mit angeben wollten oder dergleichen, die das teilweise sogar selbst beängstigend fanden, was sie... Da war mal eine bei dir, ne? So eine Bayerin. Die Tode, genau. Die, oh, genau, ja, genau, genau. Die war fantastisch. Ja, die war fantastisch, ja. Ja, deswegen sage ich, vielleicht gibt es ja Menschen, die ein Sensorium haben für Dinge, die wir normal nicht so wahrnehmen können. Das glaube ich auch. Ja. Doch, das glaube ich auch. Mhm. So, jetzt hast du eine schlechte Erfahrung gemacht. Daraus schließe ich, dass du nie wieder zu einer Kartenlegerin gehst. Zu der Bayerin würde ich gehen. Ja, natürlich. Ja. Aber sonst nicht. Nein. Also, das heißt, man kann ja nie Nein sagen. Es kann ja wirklich mal sein, dass man sagt, doch. Also, aber so wie diese erste, die sagte, sie ist fast süchtig, ne? Mhm. Das könnte mir nicht passieren. Und ich würde auch nicht mehr mit so einem großen Problem wie damals, weißt du, das hat ja mein ganzes Leben da durcheinander gebracht. Mhm. Also ich würde vielleicht noch mal so ein bisschen so, wie sagt man, just for fun so gehen, ne? Und zu gucken, komm, lass doch mal, ne? Mhm. Aber eigentlich denke ich, nee, das ist schon was ganz Seltenes, wenn das ist. Nein, würde ich nicht noch mal machen. Ja. Sibylle, danke für deinen Anruf. Gerne. Alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. Mir hat ja eine Kartenlegerin auch mal vorhergesagt, dass ich glaube, das habe ich voriges Jahr bei einer ähnlichen Sendung auch schon mal erzählt, dass ich einen Umzug vor mir hätte, damals, als ich bei der war. Ich hatte es gab keinen Umzug in langer Zeit danach nicht und sie sah eine Heirat und es gab auch keine Heirat. das Ganze kostete, das war auch noch zu D-Mark-Zeiten, 150 Euro. Da habe ich mich sehr geärgert hinterher, dass ich da hingegangen war. Der erste Mann. Nee, Florian war auch ein Mann. Hier ist Matthias. Matthias, 31, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Matthias. Du rufst zum Thema Hellsehen. Genau. Und zwar habe ich eine ganz andere Art von Hellsehen kennengelernt. Ja. Anfang des Jahres. Ich war mit meiner Schwester bei einem Medium. Mhm. Ein Medium ist, ich denke mal, das kennst du, das ist jemand, der quasi aus dem Jenseits von Verstorbenen vermittelt und Nachrichten übermittelt. Genau, mhm, ja. Und ja, ich habe mir das, also ich muss das anders erklären. Also unser Vater ist vor 2,5 Jahren gestorben. Mhm. Ziemlich, für meine Begriffe, sehr jung. Er war 52. Mhm. Und er ist einfach zusammengesackt und war tot. Mhm. Das war für uns unbegreiflich. Das war ganz schlimm. Das glaube ich, ohne Vorerkrankung. Es gab mal 10 Jahre vorher einen Herzinfarkt, aber das war jetzt nicht so, dass man, also es war nie so, dass wir jetzt gesagt haben, wir müssen da aufpassen oder so, auch von ihm aus nicht. Mhm. Er hat also Risikofaktoren beseitigt, so mhm. wie Rauchen aufgegeben und so weiter und so fort. Und ja, er war halt gestorben und wir hatten halt, wir standen da, es gibt auch noch seine hinterbliebene Frau, die nicht unsere Mutter ist und noch eine Halbschwester, also gemeinsames Kind mit den beiden, die zum Zeitpunkt des Todes 11 war. Mhm. Und ja, Fragen über Fragen. Wir haben uns halt auch mit der Frau in die Haare gekriegt und ja, wie man so schön, wie es so schön ist, es ging dann ums Erbe. Mhm. Ja, wir haben uns dann online kundig gemacht und haben dann halt einen Termin vereinbart bei einem Medium, bei einer Frau und sind dann dahin gefahren. Und ihr beiden. Genau, meine Schwester und ich. Mhm. Man durfte auch vorab, sie hat eine sehr ausführliche Internetseite, da steht alles drauf und auch keine schlechten Bewertungen, egal wo man guckt im Internet, also immer nur alles positiv. Mhm. Und da steht auch bei einem Termin, man soll ihr vorher also nicht sagen, keinen Namen nennen und man soll nicht sagen, worum es geht. Mhm. Das soll man erst vor Ort machen, um die Durchgaben hinterher auch zu glauben, als Beweise zu geben. Was ja schon mal ganz gut klingt. Das fanden wir auch. Mhm. Das haben wir dann auch gemacht, sind dann dahin gefahren und das war ein ganz normales Wohnhaus, eine junge Frau, 40, verheiratet, zwei Kinder. Mhm. Und wir sind dann in ihr Büro gegangen und sie hat dann halt erklärt. Sie sagte, jetzt, ihr braucht nicht zu denken, dass ich gleich die Augen rolle oder sowas. Ihr sagt mir gleich nur den Namen und den Verwandtschaftsgrad, worum es also von dem Verstorbenen. Und dann schreibe ich hier in meinem Buch auf und dann werdet ihr sehen, was mir durchgegeben wird, wenn mir was durchgegeben wird. Also sie sagt doch von vornherein. Aber während ihr noch dort wart, sie hat es auf ihr Buch geschrieben und ihr solltet warten, bis da was durchgegeben wird. Wir sollen den Namen sagen, ja. Den das Verwandtschaftsverhältnis, ja. Und sie spricht denjenigen dann telepathisch an. Okay. Währenddessen wartet ihr. Genau. Mhm. Wir saßen uns gegenüber, ganz gemütlich, Rattanmöbel, also ganz normal. Ja, und ihr habt die Frau angucken können. Genau. Ja. Sie sagte auch, ihr könnt mich ruhig ansehen, wundert euch nicht, wenn ich gucke aus dem Fenster oder ich gucke einfach mal irgendein Bild an oder so, aber ich rolle nicht die Augen oder so, keine Angst. Okay. Dann? Das haben wir dann, beziehungsweise sie hat uns vorher noch erklärt, wie wir uns das vorstellen müssen, also das Jenseits, sie hat das erklärt quasi mit einem Goldfischglas, in diesem Goldfischglas sind wir, alles was außen rum ist, ist dieses Jenseits, wo diese Seelen nach dem Tode sind. Sie sagt immer Seelen und die Seelen sind Energie, die können auch zu uns kommen, die können aber auch von da aus mit uns kommunizieren. Mhm. Wir haben dann den Namen gesagt, haben den das Verwandtschaftsverhältnis gesagt und sie schrieb dann auch sofort auf. Und sagte dann, euer Vater ist da, er möchte auch als allererstes seinen Tod erklären. Und er gibt mir ein Gefühl, also in der Brustgegend ein ganz starkes Gefühl, also es, für sie stellt sich das so dar, er ist an einer Lungenembolie oder an einem Herzinfarkt gestorben. Ihr hattet nichts vorher gesagt? Wir haben nichts vorher gesagt. Ja. Und das stimmte ja schon mal. Mhm. Und dann sagte sie, euer Vater sagt auch, am Tage seines Todes ist er nicht sofort gegangen. Er war sehr lange noch da und hat versucht, euch zu unterstützen. Und das hätte sie nicht wissen können, weil am Tage seines Todes lag mein Vater, bis die Kripo kam, bis alles erledigt ist, circa 2 Stunden auf der Couch. Mhm. Und wir waren alle da. Aber er war da schon verstorben? Er war verstorben, er war ja sofort tot. Und wie wollte er euch da unterstützen? Sie hat uns nur übermittelt, er hätte versucht, uns dann noch bis so eine Unterstützung zu sein, so eine Hilfe in dieser Trauer quasi. Mhm. Und er wäre nicht sofort gegangen. Mhm. Er hätte ihr aber auch gesagt, als er gestorben ist, hätte es die Möglichkeit gegeben, dass er da bleibt. Nur das wäre, es hätte diese 2 Möglichkeiten gegeben und er hat sich für die Möglichkeit entschieden zu gehen. Was heißt da zu bleiben? Zu leben, leben zu bleiben? Oder? Genau, die Möglichkeit hätte bestanden, das hätte er ihr gesagt, mhm. aber dann als Pflegefall. Und das wäre für ihn keine Option gewesen, deshalb ist er direkt gegangen. Mhm. Er ist quasi sofort aus seinem Körper gegangen, er war aber noch die ganze Zeit bei uns, um uns zu unterstützen. Mhm. So hat sie es gesagt. Mhm. Und dann erzählte sie halt weiter und unterbrach dann auch sofort und sagte, Moment, er gibt mir einen Namen durch, er macht mir eine Namensdurchgabe. Und dann sagte sie, sie sagte dann Thorsten, der Name Thorsten, und wir sollen diesen Thorsten grüßen, egal wie die Reaktion ist. Und das ist unser ältester Bruder, mit dem er jahrelang im Clinch lag, mit dem er nicht mehr gesprochen hat. Jetzt wird's gruselig. Das konnte sie nur wirklich nicht wissen. Das konnte sie nicht wissen. Sie hatte ja keinen Namen, vorher nichts. Mhm. Mit dem Herzinfarkt kann man ja vielleicht irgendwie noch erklären, aber... Das habe ich mir auch Thorsten. Gedacht. Thorsten? Sie sagte dann, egal wie die Reaktion ist, sagt euer Vater, ihr sollt ihn grüßen. Kann das sein, ich frage mal zwischendurch, was ganz absurd ist, dass sie euch, ohne dass ihr das bemerkt habt, in so einen tranceartigen Zustand versetzt hat, dass sie euch versetzt hat in einen solchen Zustand und ihr einfach da geredet habt? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das war eigentlich zu, also diese ganze, das war so real, ich glaube. Okay, erzähl mal weiter. Also der Name Thorsten fiel, das war schon sehr spektakulär. Genau, dann ging es weiter und dann sagte sie, jetzt ist es so, dass euer Vater sehr ernst wird. Und er meint dich damit. Damit meinte er, also sie sagte dann zu mir, ich wäre gemeint. Mhm. Und ich muss vorher sagen, mein Vater hat immer ein Leben lang zu mir gesagt, was willst du eigentlich, gerade so in beruflicher Sicht, mein Sohn, ich verstehe dich nicht. Mhm. Das hat er immer so gesagt. Mhm. Ich kann mich noch an den Spruch erinnern, mein Sohn, ich verstehe dich nicht. Mhm. Und da sagte sie halt eben, er meint jetzt dich, wird sehr ernst, ich soll dir von deinem Vater sagen, mein Sohn, jetzt verstehe ich dich. Mhm. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, das kann nur real sein. Also, das heißt, wo soll das sonst herkommen? Gab es sonst noch etwas Besonderes? Es gab noch Namensdurchgaben. Wir haben auch gesagt, dass es noch jemanden gibt, der sehr traurig ist. Und das ist eben seine Mutter. Und da unterbrach sie mehr oder weniger sofort und sagte, ja, er gibt mir einen Namen durch. Er gibt ihr den Namen Renate durch. Und das ist seine Mutter. Und wir möchten sie aber bitte nicht betütteln. Sie muss damit klarkommen, er wird ihr einen Gruß schicken. Hat er ihr einen Gruß geschickt? Ich weiß es nicht genau. Es ist von ihr gesagt worden, er übermittelt ihr das Bild eines Herzens. Aber dieses Herz kann überall erscheinen. Das kann quasi in Form einer Kartoffel erscheinen, das kann ein Fleck auf dem Boden sein, das kann eine Wolke im Himmel sein, aber sie soll nicht danach suchen, sonst dauert es länger. Hast du später irgendwas erfahren, dass deine Oma so etwas wahrgenommen hat? Ich weiß nicht, ob sie danach gesucht hat, aber sie sagte mir, ihr ist ein kleines Kästchen in die Hände gefallen, das hätte sie jahrelang nicht gesehen, da ist ein kleiner Engel aus Acrylglas, der ein Herz in den Händen hält. Matthias. Nun wirklich. Der Gruß war, weiß ich nicht, aber... Daraus schließe ich, dass du tief beeindruckt warst. Ich war sehr beeindruckt. Wenn das so abgelaufen ist, wie du es gerade beschrieben hast, wär ich auch tief beeindruckt. Das glaube ich auch. Matthias, danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Ich bedanke mich auch. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, vielen Dank. Tschüss, Domian. Ciao. Hier ist Gisela. Gisela ist 82. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Gisela. Ja. Warum rufst du zu dem Thema Hellseher und Wahrsager an? Ich war etwa vor 20 Jahren bei einem Esoteriker. Ja. Und der hat mir so allerhand prophezeit, unter anderem, dass mein zweiter Mann einen Schlaganfall bekäme und wird sterben. Mhm. Und ein Jahr drauf hat er wirklich einen Schlaganfall gekriegt, ist auch gestorben. Ich rufe deswegen an. Der hat mir damals gesagt, ich würde 82 und dann würde ich sterben. Und jetzt bin ich 82. Mhm. Und jetzt beschäftigt das mich Tag und Nacht. Das kann ich gut verstehen. Und weil es mir auch außerdem oft schlecht geht, ich bin krank und ich bin so tüdelig und so fahrig. Mir fällt alles runter. Ich habe immer das Gefühl, dass könnte wahr sein. Ich finde es. Das macht mich ganz krank. Das glaube ich. Ich finde es ausgesprochen unredlich von einer solchen Person. Ja, warum er das überhaupt sagt. Warum sagt er dir das? Es gibt, das hätte er ja nicht sagen dürfen. Außerdem war meine Tochter mit. Der hatte auch so viel prophezeit und da ist so vieles eingetroffen. Ich glaube, dass diese Prophezeiung völliger Quatsch ist. Du wirst nicht mit 82 sterben. Du wirst noch ein paar schöne, viele Jahre vor dir haben. Hoffentlich. Ja, weil sowas geht einem ja nicht aus dem Kopf. Ja, also da stehe ich morgens mit auf und dann gehe ich abends mit zu Bett, zu dem ich auch wirklich krank bin. Ne? Aber glaubst du, dass das eine böse Person war? Nein, das war keine böse Person. Aber warum macht er sowas? Weiß ich doch nicht, das frage ich mich doch auch. Mhm. Selbst wenn man ziemlich locker ist und an so Sachen nicht glaubt, hat man das immer im Kopf. Ja, ja, und ich bin sowieso so mit Horoskop und mit sowas alle, das hat mich immer schon interessiert. Und aber dass der mir das gesagt hat, damals habe ich gedacht, oh 82, da war ich 60 Jahre, da habe ich gedacht, oh, ist doch ganz schön. Ja. Aber jetzt, als ich meinen 82. Geburtstag hatte, war für mich schlimm. Ja, das glaube ich. Dann erscheint einem das gar nicht so alt und man will gerne noch 10 schöne Jahre haben oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Ne? Ja, zudem ich so viel schon erlebt habe. Mein erster Mann ist schon, ich war schon mit 31 Jahren Witwe, mit 2 kleinen Kindern und hatte ein schweres Leben. Und jetzt denke ich immer noch, jetzt geht es mir gut. Ich wohne in einer kleinen Wohnung. Gisa, ich sag dir, versuch mit allen Mitteln, die du hast, diesen Kram aus deinem Kopf rauszudrängen. Ja, muss ich ja wirklich. Musst du machen. Ich halte das für eine absolut unseriöse Prophezeiung, die macht den Menschen nur Angst. Die macht mich wirklich. Ja, und da ist nichts dran. Das ist gar nichts dran. Mal wenn es einem denn mal einen Tag sehr schlecht geht. Genau, dass man dann diese Gedanken hat. Es ist Humbug. Es ist völliger Quatsch und Schwachsinn. Guck nach vorne, genieße, dass du leben kannst, hab Freude am Leben und versuche diesen Gedanken so weit wie irgend möglich aus deinem Kopf zu treten. Ich kann nachts nicht mehr richtig schlafen. Ich gucke auch immer deine Sendung. Ja. Jeden Tag und sag mal, Gisela, bist du gläubig? Glaubst du an Gott? Ich bin konfirmiert und alles und ich bin so zwiespältig. Mhm. Mal glaube ich dran, manchmal nicht. Bist du denn in einer Kirche, in einer Kirchengemeinde? Ja, sicher bin ich ja. Und gehst du da, hast du eine Verbindung zur Gemeinde und zu dem Pastor? Nein, dazu komme ich, ich habe überhaupt nichts, kann an für sich nirgendwo mehr hingehen. Ich bin auf meinen Rollator angewiesen. So. Ich kann keinen Schritt ohne dem gehen. Mhm. Ich war ja im Rollstuhl und konnte nicht mehr sprechen und konnte meine Hand nicht mehr benutzen. Und das haben wir Gott sei Dank wieder hingekriegt soweit. Ich kann am kulturellen Leben überhaupt nicht mehr teilnehmen. Weißt du, aber dann hast du ja doch sehr viel Kraft bewiesen, dass du dich wieder so aufgerappelt hast. Das stimmt, das also mit viel Energie. Mit viel Energie. Und wirklich. So, das heißt, das zeigt mir, dass du eine starke Frau bist. Außerdem hast du ein hartes Leben hinter dir. Und einer solchen starken Frau darf so eine alberne Prophezeiung auch nichts anhaben. Ach, hoffentlich kriege ich das aus dem Kopf. Ja, die musst du jetzt weg, richtig zerschlagen, diese Prophezeiung. Du hast so viel geschafft. Ich habe manchmal richtig dann Todesangst, wissen Sie, dann kriege ich keine Luft mehr. Wann wirst du denn 83? Im September. Ja. So, jetzt gucken wir mal, dass wir die paar Monate noch richtig gut rumkriegen und dann ist der Beweis da, dass es alles Quatsch war. Meine Mutter ist mit 98 Jahren vor 2 Jahren gestorben. So alt wirst du auch. Ach. Gisela, ja. Die Sendung ist vorbei. Alles Liebe, alles Gute. Dir auch. Mach dir kein Danke, wünsche ich dir auch und mach dir keinen Kopf. Ja. Tschö. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Andreas Fulford. Morgen sind wir auch wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Morgen ist die letzte Sendung in diesem Jahr, dann gehen wir in die Weihnachtspause. Ich freue mich, wenn ihr morgen nochmal dabei seid. Eine freie Themennacht ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.